Es wurden im vergangenen Monat mehr Entscheidungen getroffen als Asylanträge gestellt. Allerdings, der Berg an unerledigten Anträgen wird immer höher. Auf den Schreibtischen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge liegen immer noch fast 580.000 Verfahren, die bearbeitet werden müssen. Bis zum Frühjahr nächsten Jahres will das BAMF das geschafft haben. 60% der Anträge werden positiv entschieden. Die meisten Asylanträge stammen von Syrern, Afghanen und Irakern. Weitere Meldungen im Überblick jetzt mit Robert Lewin. Ein Wuppertaler Sportschütze, der dem Rockerumfeld angehören soll, darf keine Waffe besitzen. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden und damit eine entsprechende Verfügung der Polizei bestätigt. Die hatte in ihrer Begründung wegen des Umfeldes des 48-Jährigen an seiner Zuverlässigkeit gezweifelt. Die EU-Agentur Frontex will in den kommenden Wochen testen, wie gut unter anderem Deutschlands Grenzen im Stressfall funktionieren. Der sogenannte Grenzstresstest soll auch in Finnland und Slowenien durchgeführt werden. Dabei wollen die Grenzschützer in erster Linie ihre eigenen Methoden ausprobieren. Es gehe nicht um Empfehlungen für die Länder. Bundesbildungsministerin Wanka will die Ausstattung der Schulen mit Computern und WLAN fördern. Dazu bietet die CDU-Politikerin in den kommenden 5 Jahren insgesamt 5 Milliarden Euro an. Die für die Schulpolitik eigentlich zuständigen Länder sollten sich im Gegenzug dazu verpflichten, für Konzepte, Personal- und Ausbildungsstandards zu sorgen. Und jetzt noch eine Meldung aus Nordrhein-Westfalen. Die Ursache für das Feuer in einem Umspannwerk in Hagen gestern ist gefunden. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, Auslöser sei ein technischer Defekt gewesen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Gestern waren wegen des Feuers in dem Umspannwerk zehntausende Haushalte in Hagen ohne Strom. Auch Teile der Wasserversorgung und der Verkehr waren betroffen. Nach wenigen Stunden lief der Strom wieder. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Es bleibt bewölkt. In der Eifel und im Rothaargebirge kann es noch etwas regnen, dazu noch um die 10 Grad. Morgen vom Sauerland und Münsterland bis zur Weser trüb, aber trocken. Richtung Rheinland ist auch Sonne möglich. Die Höchstwerte in Lüdenscheid 10 Grad, in Oberhausen 12 und in Griffenbruch 14 Grad. Am Freitag wechseln sich Sonne und dichtere Wolken ab. Meistens ist es trocken mit bis zu 16 Grad etwas wärmer. Das war WDR aktuell. WDR 3 Hörspiel. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Hörspiel hier in WDR 3. Heute mit einer Premiere, auf die ich mich ganz besonders freue, denn Jacques Palminger war wieder aktiv. Satiriker beim Trio Studio Braun, Schauspieler, Autor und in allererster Linie Musikliebhaber ist er. Und deshalb bin ich genauso gespannt wie Sie auf das Hörspiel Goldberg für alle. Jacques Palminger hat sich in seiner ganz eigenen Interpretation der Goldberg-Variation von Bach versucht, zusammen mit dem Multi-Instrumentalisten Lieven Brunkhorst und dem Experten Jörg Vollert variiert Palminger die Jahrhundertkomposition aufs Extremste und vor allem aufs Langsamste, immer mit dem Ziel vor Augen, aus dem Werk eine Art psychedelische Bach-Seance zu machen. Eine Verbeugung vor dem Meister kann man das nennen oder aber einfach einen echten Palminger. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß dabei. Die Goldberg-Variationen wurden geschrieben, um in eine tiefere Entspannung zu gelangen. Sie tragen eine wirkmächtige, hypnotische Kraft in sich. Um diese Energie freizusetzen, haben wir die Variationen, wie in der jamaikanischen Dub-Musik, extrem verlangsamt und mit psychoakustischen Effekten belegt. Durch Einflüsterungen, Wachträume und assoziative Geschichten aktivieren wir das suggestive Potenzial dieser Jahrhundertkomposition. Erwarten Sie nicht weniger als ein mental-positivistisches Trance-Erlebnis mit surrealistischem Mehrwert und maximalem Glücksversprechen. Lernen Sie, Ihre innere Katze zu streicheln. Kommen Sie mit auf den Goldberg. Goldberg. Goldberg. Goldberg. Wir beginnen mit der Variation Nummer 3 und dem Mantra: Die Angst ist hohl. Diese erste Einflüsterung benennt und bannt die Angst und öffnet so den inneren Raum der grenzenlosen Leichtigkeit. Ich hatte einen großen Auftritt. in einer europäischen Hauptstadt Der Abend war hoch aufgehängt. Das las ich in den Gesichtern. Ich betrat die Bühne. Ich ging durch das Licht. Ich stellte mich in der Mitte auf und sagte: Geht das auch ein bisschen leiser? Mit der Stille kamen die Zweifel und mit der Unsicherheit kam die Angst. Reiche ich überhaupt als Mensch für so einen großen Augenblick? Und auf einmal spüre ich, der ganze Raum zittert. Alle hatten Angst. Der Musiker hatte Angst vor dem Seitenriss, der Dichter hatte Angst vor dem Filmriss, die Techniker hatten Angst vor dem Anschiss und die Veranstalter hatten Angst vor dem Verriss, die Angst vor der Angst vor der Angst. Und ich denke, sind wir nicht eigentlich alle liebenswerte kleine blaue Noten in einer himmlischen Harmonie? Im selben Augenblick platzt ein riesiger Glückskeks. Der Zettel fliegt durch die Luft, landet in der Nudelsuppe und kommt direkt auf mich zugeschwommen. Ich lese die Botschaft und sofort fällt alle Spannung von mir ab. Auf dem Zettel steht: Die Angst ist in ihrem Inneren hohl und nichts umgibt sie. Die Angst ist in ihrem Inneren hohl und nichts umgibt sie. Die Goldberg-Variationen sind so leicht wie Schneeflocken und dabei so klar wie Eiskristalle. Mit der Variation Nummer 13 werden wir gemeinsam erleben, wie aus Schneeflocken Sommersprossen werden. Thank you. Bei der Variation Nummer 7 hat man den Eindruck, die Melodie könne sprechen und gleichzeitig zuhören. Wir verknüpfen die empathische, tröstende Kraft mit der Einsamkeit leerer Hotelzimmer. Eine Kombination von erstaunlich hoher Wirkungsqualität. In einer Welt voller Wunder können geheimnisvolle Dinge geschehen. Das Einzige, das ich tun musste, um mein Leben auf den Kopf zu stellen, war, eine Tür zu öffnen. Die Tür, für die ich an der Rezeption den Schlüssel bekam. Ich fahre in den dritten Stock. Ich öffne die Tür, ich stelle die Koffer ab und falle aus allen Wolken. Auf meinem Bett liegt ein Handtuchherz. Die üppige Form hat eine Weiblichkeit, die mir den Atem verschlägt. Der feminine Strich deutet darauf hin, dass mir das Herz von einer Frau auf mein Bett gelegt wurde. Es hebt sich so hell von der Tagesdecke ab, dass es über dem Bett zu schweben scheint. Zwei einander zugewandte Schwäne und mit einem Schlag bin ich verliebt. Das Handtuchherz klopft derart, dass ich es festhalten möchte, aber ich habe Angst, dass es aufhört zu schlagen, wenn ich es berühre. Deshalb setze ich mich und sehe dem Tag zu, wie er in den Gardinen versinkt. Die Gefühle sind so übermächtig, dass es keine Illusion sein kann. Hier auf dem Sofa werde ich warten, bis du kommst. Ja, ich werde warten, bis du kommst. Mit der Variation Nummer 21 wollen wir uns in die Verantwortung versenken, die wir unserem Körper gegenüber haben. Ich möchte Sie jetzt bitten, mit Ihrer Zunge in Ihren Mund zu gehen. Berühren Sie mit Ihrer Zungenspitze jeden Zahnrücken und bauen Sie dabei ein Gefühl der Zuneigung auf. Tasten Sie erst die obere Zahnreihe ab und dann die untere. Da stehen sie, direkt vor ihnen, ihre Zähne. Thank you. Zähne sind Sträflinge im Bauch einer Galeere, auf Gedeih und Verderb an die Ruder gekettet. Die immer feuchten Bänke machen das Sitzen zur Qual. Jeden Abend wird die Luke aufgerissen. Dann werden die Gefangenen gebürstet. Erbarmungslos wird ihnen die letzte Haut vom Hals geschrubbt. Danach schließt sich das Loch, aber Ruhe gibt es nicht. Mitten in der Nacht bricht die Hölle los im härtesten Knast der Welt. Die Gefangenen bekriegen sich, malen aufeinander ein, reiben sich gegenseitig den Schmelz von den Köpfen, sägen, schmirgeln, schleifen, beißen, Zahn gegen Zahn, gnadenlos bis zur Erschöpfung. Gegen Morgen sinken sie auf den Ruderbänken zusammen und fallen in einen traumlosen Schlaf. Wenn die Galeere irgendwann im Sturm des Lebens untergeht, bleiben sie angekettet und gehen stumm mit uns in den nassen Tod. Warum werden sie so schlecht behandelt, obwohl der tägliche Kampferfolg und das Überleben aller an Bord von ihnen abhängt? Oberkiefer links, 2.22, kariös. 2.23, zerstört. 2.24, kariös. 2.25, zerstört. 2.26, kariös. 2.27, zerstört. 2.28. Ich möchte Ihnen jetzt ein Geheimnis verraten. Ich trage rote Seidenstrümpfe, die ich mir in Rom in einem Fachgeschäft für Kardinalsbedarf gekauft habe. Ich fasse nochmal zusammen. Der heiße Sommer in Rom, das Geschäft für Kardinalsbedarf in dem kleinen Gässchen hinter dem Kolosseum, die roten Seidenstrümpfe auf der spanischen Treppe, die Variation Nummer 18 lässt diese Bilder lebendig werden. Thank you. Die folgende Geschichte endet in einem Freiflug. Es wird Minuten geben, die Ihnen wesentlich länger vorkommen werden als die bekannten 60 Sekunden. Wir beginnen mit der Variation Nummer 19, im direkten Anschluss dann die Variation Nummer 15. Am Ende wird die Doppelhelix der Melodie als 3D-Animation geradezu plastisch im Raum stehen und sich langsam vor unserem inneren Auge in die Unendlichkeit schrauben. Nichts in diesem Universum ist unser eigen. Wenn man sagt, das gehört mir, wird es heute oder morgen weg sein. Nichts bleibt gleich, nichts ist dauerhaft. Das ist das unvermeidliche Gesetz. Das sagt Swami Vishnu Devananda und genau das sage auch ich. Und zwar zu diesem Herrn Ziegler von der Sparkasse am Steindamm. Ich beschwöre ihn. Ziegler, nehmen Sie den Schlüssel aus Ihrem Brustbeutel, gehen Sie zum Tresor, holen Sie das Geld raus, legen Sie das Geld draußen auf die Straße und ich schwöre Ihnen, das Geld wird heute oder morgen weg sein. Ziegler drückt seine Zigarette aus, steht auf und holt sich noch einen Riesling. Die Sparkasse am Steindamm ist eine Raucherfiliale mit Ausschank. Ein Umstand, den Ziegler sehr zu schätzen weiß. Meine Ideen allerdings hält er für ausgemachten Blödsinn. Er droht mir damit, mich mit der Kindergruppe zur Schulung in den Heidepark zu schicken. Ich solle noch mal ganz von vorne anfangen, mit einem Jeans-Sparbuch und einem Startguthaben von 1 Euro. Als Anreiz lockt er mich mit einem 2-Megabyte-Stick als Schlüsselanhänger. Ich setze noch mal an. Ziegler, Hören Sie auf, den Cashflow zu verhindern. Hören Sie auf, sich hinter Ihrem Geld zu verstecken. Kommen Sie raus und zeigen Sie mir Ihr wahres Gesicht. Tatsächlich bin ich neugierig, wie er aussieht. Ich habe ihn noch nie gesehen, denn zwischen Ziegler und mir steht eine kutschradgroße Goldmünze, die er jeden Morgen vor seinen Schreibtisch rollt, um sich die Kunden vom Leib zu halten. Ich trommle gegen die Münze. Komm raus, du Teufel! Ziegler wischt sich die blutigen Hände an der Schürze ab und legt das Messer auf den Schreibtisch. Er beint gerade eine Lammschulter aus. Jeden Freitag macht er Zigeunerpfanne Ziegler, ein feuriges Gulasch für die ganze Filiale. Mir platzt der Kragen. Ziegler, komm raus! Oder ich mach hier eine schmerzhafte Direktüberweisung und schieb dir deinen Stick in dein Nougat-Konto, du Waschbär. Gerade will ich aufstehen und abhauen, da steht er plötzlich neben mir, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Das Blut tropft von der Schürze und ich denke, oha. Jetzt knallt's. Aber Ziegler lächelt. Er beugt sich zu mir herunter und er fragt mich, wie viele Seiten hat denn die Medaille? Zwei, sage ich. Eine für mich und meine Ideale und eine für Sie und Ihre kranke, kaputte Welt. Ziegler schüttelt den Kopf. Jede Medaille hat auch eine dritte Seite. Die dritte Seite ist der Rand. Kommen Sie auf den Rand, wenn Sie weiterkommen wollen. Dann zieht er ein Buch hinter seinem Rücken hervor und überreicht es mir mit den Worten: Auf Wiedersehen. Es ist das Buch, über das alle reden. Es ist der Bestseller des japanischen Shootingstars mit dem Titel Kurzgedicht. Wieso schenkt Ziegler die dumme Sau mir dieses Buch? Ich gehe nach Hause, ich setze mich an den Küchentisch, schlage das Buch auf und lese Peng. Ich stehe auf, gehe zum Fenster und denke Peng? Wenn ich dieses Buch begreifen will, muss ich mich damit beschäftigen. Zunächst einmal untersuche ich es. Fester Einband, Schutzumschlag, goldenes Lesebändchen, Seitenanzahl 2. Kein Ausriss, alles vollkommen korrekt, auch der Titel stimmt. Kurzgedicht. Ich koche mir einen Tee, ich lege mich aufs Bett und nehme das Buch nochmal zur Hand. Seite 1, Autor und Titel. Ich nehme einen Schluck Tee, blättere um auf Seite 2 und lese Peng. Mit diesem dritten Peng platzt mir meine Schilddrüse. Mit einem einzigen Schlag ist mein ganzer Körper übersäuert. Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich so eine Wut gespürt. Woher nimmt ein einzelner Mensch den Mut, die Kraft und die Vermessenheit, so ein beschissenes Buch herauszubringen. Zwei Seiten, ein Wort, kein Fünkchen Zweifel. Was für eine unfassbare Anmaßung. Ist nicht heute sogar die Lesung? Unter Schmerzen ziehe ich mich an und gehe zum Osaka-Haus. Auf gar keinen Fall möchte ich gesehen werden. Ich dränge mich durch die Büsche und presse meinen Kopf an die Fensterscheibe. Der Saal ist voll. Die Zuhörer sitzen auf Kissen um den Japaner herum. Der Schriftsteller nimmt sich alle Zeit der Welt. Von ihm geht eine asiatische Ruhe aus, die sich dankbar auf alle Zuhörer überträgt. Behutsam nimmt er sein Buch, schlägt es auf und blättert um auf Seite 2. Der Kreis hält den Atem an. Jeder weiß, was jetzt kommt. Der Japaner hebt den Kopf, schließt die Augen und sagt: Peng! In der Wüste löst sich ein Schuss. Peng! Ein Bergbauer schlägt die Stalltüre zu. Peng! Ein Zen-Meister gibt seinem Schüler eine Ohrfeige. Peng! Ein Blick trifft mich wie ein Blitz. Der Japaner sieht mich an. Dann fangen sie an zu lachen. Erst der Japaner, dann alle. Das Osaka-Haus krümmt sich vor Lachen. Sie lachen mich aus. Ich stoße mich von der Fensterscheibe ab, verliere das Gleichgewicht und falle auf den Rücken. Vollkommen zerschlagen liege ich in den Büschen und kann es nicht mehr verhindern. Es fängt an zu regnen. Es regnet Reis. Auf jedem Korn steht ein Wort. Jedes Wort ist eine Beleidigung. Was für eine Demütigung. Ich stehe auf und laufe los, raus aus den Büschen, vorbei an den Akazien, vorbei an den Seerosen. Der Regen treibt mich durch den Park. An der Bachtreppe hält der Zen-Meister den Regen an. Er sagt, ich solle mich ausruhen. Also setze ich mich auf die Stufen. In der Tiefe erklingt ein Licht. Still und leise kommt es Stufe um Stufe die Treppe hoch. Der Zen-Meister sagt, ich solle mich öffnen. Also lasse ich das Licht ganz nah an mich heran und ich sehe, es ist eine Sommersprosse von Johann Sebastian Bach. Sie leuchtet in allen Farben der Welt. Ich schaue in das Licht und ich spüre, wie sich meine Atmung beruhigt. Mit jedem Einatmen nehme ich die Energie des Lichtes in mir auf. Mit jedem Ausatmen sinke ich tiefer in den Klang. Ich spüre, wie sich eine wundervolle Ruhe in mir ausbreitet. Der Zen-Meister sagt, ich solle dem Licht zuhören. Ganz sanft verschmelzen jetzt die Farben mit der Musik. In diesem wundervollen Zustand der Ruhe bin ich bereit, die Töne noch tiefer in mich hineinzulassen. Die Musik fließt mit den Wellen der Energie ganz tief in mich hinein und erfüllt jede Zelle meines Körpers mit Licht. Die Gedanken glätten sich wie ein See ohne Wellen. Das Labyrinth kommt zur Ruhe. Körper und Geist fühlen sich so leicht wie eine Feder. Ich bin so entspannt wie nie zuvor und ich folge den Wellen der Musik auf ihren verschlungenen Wegen hinein in die Unendlichkeit. Thank you. Die Goldberg-Variationen werden unmittelbar wirksam, weil ihr ein übermächtiger Zauber innewohnt. Sie greifen direkt in unser System ein und können sogar die Partitur unseres Lebens verändern. Die Variation Nummer 13 kann uns helfen, unsere Standpunkte zu überdenken und unseren inneren Kompass neu auszurichten. Immer, wenn ich mich klein, schwach und unbedeutend fühle, lasse ich mir die Nägel machen. In 3 Schichten wird mir der teuerste Nagellack der Welt aufgetragen. Chanel Invisible. Die Behandlung dauert mehrere Stunden. Danach sieht man absolut nichts. Der Nagellack ist transparent, aber nicht unsichtbar. Eingeweihte erkennen ihn sofort. Während ich dem Lack beim Trocknen zusehe, steigen mir die Dämpfe in die Nase. Der erhabene Glanz legt sich als betörender Schleier um meine Seele und ich komme in Champagnerlaune. Mich ergreift der Gedanke, dass mein Leben kurz vor der Vollendung steht. Das Einzige, das mir noch fehlt, ist ein Windhund aus Porzellan. Ungefähr hüfthoch und sitzend, genau wie der Windhund der Besitzerin des Nagelstudios. Bei eBay wird so ein Hund angeboten. Es gibt kein Bild, aber ich bin der einzige Bieter und ich bekomme den Zuschlag. Das Paket kommt, ist aber wesentlich kleiner als erwartet. Als ich es aufmache, fällt ein Beagle heraus. Es ist der hässlichste Porzellanhund, den ich je gesehen habe. Sofort schäme ich mich in alle Richtungen. Zum einen wird mir die ganze Lächerlichkeit der Idee bewusst, mein Leben mit einem Porzellanhund vollenden zu können. Zum anderen ist es mir peinlich, mit einer so jämmerlichen Gestalt gesehen zu werden. Es macht für mich keinen Unterschied, dass er auch noch zerbrochen ist. Dem Beagle, der nicht viel größer ist als eine Packung Zigaretten, fehlt das gesamte Hinterteil. Der Rücken, die Hinterläufe und der Schwanz liegen zerkrümelt im Paket. Der vordere Teil aber kann stehen. Wie durch ein Wunder balanciert der Beagle auf seinen Vorderpfoten und schaut dabei so teilnahmslos, als hätte er den Unfall verschlafen. Der Bruchbeagle ist so armselig, dass ich mich abends im Bett schon darauf freue, ihn am nächsten Morgen aus dem Fenster zu schmeißen. In der Nacht habe ich einen Traum. Der unsichtbare Schleier, den die Nagellackdämpfe um meine Seele gelegt hatten, war ausgehärtet und hatte mein Innerstes eingeschlossen. Jetzt war meine Seele gefangen in einer durchsichtigen Kugel und flog ohne Bindung und Halt durch den schwerelosen Raum. Windhunde fliegen vorbei. Ich schreie, aber sie hören mich nicht. Und mir wird klar, dass ich für immer im Vakuum der Kapsel bleiben werde, wenn sich nicht irgendetwas ändert. Am Morgen sehe ich den Beagle mit anderen Augen. Ich stelle ihn auf einen Sockel und ich bewundere, wie er im vollen Bewusstsein der fehlenden Hälfte das Gleichgewicht hält im Hier und Jetzt. Mit seinen tiefbraunen Augen schaut er mich an wie der römische Kaiser Marc Aurel, während ich in seinen Blicken versinke, flüstert er mir zu: Wir müssen von ganzem Herzen alles, was uns trifft, willkommen heißen. Wir dürfen auch innerlich nicht murren, ja, uns nicht einmal wundern. Alles in allem ist und jeder Wassertropfen das Gedächtnis des Meeres in sich trägt. Wenn sich das Große im Kleinen spiegelt und jedes Sandkorn in Bezug steht zum Gewicht des gesamten Universums. Wenn in jeder Zelle die Information des ganzen Organismus vorhanden ist, dann lebt in jedem Ton die unendliche Vielfalt der himmlischen Harmonie.